Stand back, everybody. We're coming at you. Euren Scheiß noch büßen, den ihr fabriziert, formuliert in eurem Text, praktiziert, zelebriert und nicht relaxed. What comes next? Der große Deal, ja, ja, ich sag ganz schön verhext das mit dem Ziel, oder? Ganz klar, natürlich nicht, ist ja alles offensichtlich. Dein blauer Vogel ist gelb, gelb ist dein Wellensittich, du hast recht, Sicherheit ist gelbe Portemonnaie. OB auf der Suche nach vierfältigen Klee, nix verstanden, Mann, und zwar von Anfang an. Mir wird Angst und Bang, hey, sieh dir das mal an, wann fängst du endlich an, deinen Schädel zu heben? Du bist nicht nah dran, sondern komplett daneben. Nah am Löffel abgeben, wie bei einem Marathon. Sensibel wie Beton, ja, das hast du jetzt davon. Traumhaft dargestellt, doch was nun? Raum, Macht und Ruhm, doch was nun? Alle Zechen geprellt, doch was nun? Endlich mal nix tun, ha, doch was nun? Traumhaft dargestellt, doch was nun? Alle Zechen geprägt, doch was nun? Endlich mal nix tun, ha, doch was nun? Ist es schwer, in solchen Tagen mehr als alles zu haben? Du erwehrst dich der Fragen, vermeidest Wahres zu sagen. Meines Bares mitzutragen, fühlt sich vom Schicksal geschlagen. Beneidest alle, die sich plagen, die für deinen Ruhm alles wagen. Weiter Trübsal zu blasen, mit solchen Kapitananlagen. Übst das Dreschen von Phrasen, grundloses Jammern und Klagen. Ich kann's nur erahnen, dir ist langweilig und deswegen fängst du an, wie Damen an, die mir an der Backe zu kleben. Lässt den Gedanken am Leben, ich würde dein Abgefucktes reden. Auch nur irgendwas geben, Stories über gelacktes Streben. Ich sag dir, du liegst daneben, denn auch ohne Schecks und Sex hab ich Spaß am Leben, kannst das im Regen, also checks. Dein vieles Geld versteckst, es macht reich und nicht glücklich. Die Hure vergnügt dich, du weißt, es genügt nicht. Wer's glaubt, belügt sich und du fühlst dich alleine. Du betrügst nur dich, spürst du, was ich meine? Traumhaft dargestellt, doch was nun? Doch was nun? Raum, Macht und Ruhm, doch was nun? Doch was nun? Alle Zechen geprellt, doch was nun? Doch was nun? Endlich mal nix tun, ha, doch was nun? Doch was nun? Traumhaft dargestellt, doch was nun? Doch was nun? Raum, Macht und Ruhm, doch was nun? Doch was nun? Alle Zechen geprellt, doch was nun? Doch was nun? Endlich mal nix tun, ha, doch was nun? Doch was nun?